Hier ist der Deutschlandsender, hier sind alle deutschen Sender. Wir schildern das Eintreffen der Arbeiterabordnungen aus allen Gauen des Reiches, aus Danzig, von der Saar, aus Deutsch-Österreich, mit 10 Großflugzeugen auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Wir schalten um nach dem Flugplatz. Flughafen Tempelhofer Feld. Wir stehen auf dem Rollplatz inmitten der angekommenen Ehrenabordnungen der deutschen Arbeiterschaft aus allen Gauen Deutschlands. Reichsminister Dr. Goebbels begrüßt die einzelnen Arbeiter mit Handschlag. Sie stehen jetzt im Kreis um uns versammelt. Dr. Goebbels geht von einem zum anderen und begrüßt den Königsberger, den Bayern, den Stuttgarter, den Kassler aus allen deutschen Gauen. Es sind noch nicht alle Maschinen da. Bis jetzt sind angekommen die Großmaschine aus Chemnitz, Dresden. Die hat Zwickauer Bergleute gebracht in ihrer gleitsamen Bergknappentracht. Die nächste Maschine, die gekommen ist, war aus Frankfurt, Stuttgart. Da stiegen ein paar Leute aus, die sich stolz von der großen Kasseler Straßenbahn bezeichneten. Kanalarbeiter waren darunter. Die Maschine aus Leipzig-München, die brachte natürlich Gäste mit dem Gamsbart und in der bayerischen Tracht. Eben kommt eine neue Maschine an. Ich muss mich sehr auf die Zehen stellen, um über die Menschen hinwegsehen zu können. Eine zweimotorige Junkers. Woher diese Maschine kommt, ist im Augenblick noch nicht zu ersehen. Wahrscheinlich Bremen, Hannover. Die Motoren brummen immer wieder auf. Schwerfällig bewegen sich durch diese Maschinen auf der Erde und in der Luft sind sie so ungeheuer flink. Wie Maikäfer rollen sie langsam über das Rollfeld. Die Maschine zieht näher und zwar in Richtung auf die große Flugzeughalle hin. Es geht hier überhaupt auf dem Rollfeld ungeheuer zu. Ein wahrer Park von Großmaschinen hat sich hier aufgestellt. Die Maschinen werden hin und her geschoben wie Autos. Da hinten steht eine große Junkers, die breitet wie Schützen ihre Riesenflügel aus über den Parkplatz der Automobile. Im Hintergrund des bunt bewegten Feldes sehen wir die Riesenmaschine, die vorgestern auf den Namen des Herrn Reichspräsidenten Hindenburg getauft worden ist. Diese viermotorige Junkers D2500, die 40 Personen fasst und 2500 Pferdestärken entwickeln kann. Über uns kommt wieder eine Maschine an. Eine Maschine aus Danzig. Die Delegation steigt aus, hält eine Tafel hoch, darauf steht: Danzig bleibt deutsch. Wir wollen mal versuchen, uns zu der angekommenen Maschine durchzuschlängeln. Es wird sehr schwierig sein, in dieser ungeheuren Menschenmenge sich überhaupt zu bewegen, aber vielleicht wird man unserem Mikrofon etwas Platz machen. Oh, verzeihen Sie, lassen Sie uns doch bitte durch an die Maschine, wir sind der Rundfunk. Jetzt müssen wir die Filmleute platzieren und wir kommen jetzt näher heran an die Maschine. Es ist schwer, die Maschinen, die Arbeiterdelegationen bringen, auseinanderzuhalten von den Verkehrsmaschinen. Die Maschine, die eben gelandet hat, brachte keine Arbeiter, sondern das war eine normale Verkehrsmaschine, die jetzt vorne am Rollfeld steht und in der Privatfluggäste aussteigen. Die Maschinen mit den Delegationen, die tragen lange Wimpel, Hakenkreuz und schwarz-weiß-rot. Wo sind denn die Bayern? Als da taucht ein Busch auf. Ach, hier, da ist er ja, da ist er ja. Wo kommen Sie her? Von Holzkirchen. Von Holzkirchen? Ja. Nähe vom Tegernsee? Ja. War es das erste Mal, dass Sie im Flugzeug geflogen sind? Ja. Was sind Sie denn? Straßenaufseher, Verweser. Straßenaufseher? Ja. Verweser. Verweser, ja. Ja. Und wie sind der Flug gegangen? Ja, gut. Und ihr seid ja eigentlich heute die Ehrengäste am Tag der nationalen Arbeit. Und heute Abend im Busgarten dürft ihr in der Nähe des Führers sitzen. Ja, so. Ja, ja. Ist noch einer davon von den Bayern? Wer ist denn das? Rottlauer aus Ingolstadt. Aus Ingolstadt sind Sie? Jawohl. Was sind Sie? Fabrikarbeiter. Fabrikarbeiter. Jawohl. Sie sind auch zum ersten Mal geflogen. Ich bin zum ersten Mal geflogen, jawohl. Sind vielleicht überhaupt zum ersten Mal hier in Berlin? Nein, da war ich schon öfter da. Erst vor 3 Wochen war ich in Berlin gewesen. Ach, dann sind Sie ein weit gereister Mann. Der Flug, der war ausgezeichnet. Die größte Ehre für uns war, dass wir in München vom Staatsminister Esser beim Abschied begrüßt worden sind. Und auch vom NSDO-Galleiter Kurt Frey. Der Flug ist tadellos verlaufen, nur haben wir gleich beim Aufstieg etwas Wind und Wetter gehabt. Und in Nürnberg sind ein paar Leute eingestiegen und dann ging der Flug wieder weiter bis Flugplatz Leipzig. Und hier, als wir am Tempelhofer Feld ankamen, sind sofort die Leute hergekommen, haben uns begrüßt und drinnen der Reichsabgeordnete Schumann und gleich darauf Reichsminister Dr. Goebbels, den wir sehr schätzen und lieben. Gerade die Süddeutschen hängen mit aller Verehrung an Herrn Dr. Goebbels, den Reichsminister, der für die NSDO so viel überhaupt, der auch für die NSDO gekämpft hat für uns deutsche Arbeiter. Und den wir den heutigen Tag und seine ganze Organisation jawohl, allein zu verdanken jawohl, haben. Wir zu verdanken haben. Wer ist denn der Dritte, der noch mitgekommen ist? Das Carry-Alone. Wir hoffen, dass es endlich einmal besser werden wird, wenn auch langsam. Wir wollen nicht, dass es uns materiell einmal jetzt besser geht. Wir wissen, dass alles erwirtschaftet und verludert ist. Aber wir haben die Hoffnung, und die Hoffnung in unseren Herzen ist uns alles. Und wie sieht es in Königsberg aus, in der alten Ordensstadt? Und wie hat Ihnen der Flug gefallen? Erzählen Sie doch etwas von Ihrem Flug. Wo sind Sie gestartet? Wir sind in Königsberg gestartet. Es war ein herrliches Gefühl, als der Riesenvogel sich in Bewegung setzte und sich von der Erde abhob und mit uns losflog. Die Fahrt bis Danzig hat uns tadellos gefallen. Von Danzig bis Stettin kamen wir in etwas abwechselnde Luftschichten. Da merkten wir allmählich, wie das Frühstück uns ein bisschen los wurde. Aber es ist gut, wenn man das alles kennenlernt. Man begreift jetzt, wie oft der Führer auch die Zähne zusammenbeißen musste, Tag überfliegen und dann sprechen in einer Versammlung denn der anderen. Wir Arbeiter der Faust begreifen dem Arbeiter der Stirn. So, jetzt sind wir etwas herausgekommen aus dem dicksten Gewühl und jetzt kann uns der Sachse erklären, wie der Flug war. Nach 35 Versammlungen stiegen wir in Schkeuditz, die dreimotorische 999. Schon glaubten wir, die Bayern hätten uns verlassen oder hätten am Mars zu viel getrunken in München. Aber endlich, bei diesem Wetter, senkte sich der Riesenvogel hernieder und so entbieten wir allen unseren Bluts- und Arbeitsbrüdern im Reiche ein dreifaches Siegheil auf unseren Arbeiterführer Adolf Hitler. Möge der heutige Tag auch diese Zukunft jeden der Teilnehmenden ein leuchtendes und ein bleibendes Gedächtnis bleiben. Wir entbieten allen Brüdern im Reich unsere herzlichsten Grüße und feiern mit ihnen gemeinsam den Tag der deutschen Arbeiter. Es wird in der Zukunft nur einen Adel geben, den Adel der Arbeit. Heil! Jetzt eben nähert sich wieder eine dreimotorige Junkersmaschine. Steht allerdings noch nicht fest. Nein, es scheint ein Verkehrsflugzeug zu sein. Bei dem startet es, gehört nicht zu der Arbeiterabordnung. Wir wollen uns mal erkundigen, ob wir noch Gäste zu erwarten haben. Liebe Funkhörer, wenn Sie so die Arbeiter aus allen deutschen Gauen sprechen hören, hier im Flughafen Tempelhof, wie sie begeistert sind von diesem Flug über ganz Deutschland weg, wie sie sich freuen, teilnehmen zu dürfen an der monumentalsten Feier, die die Welt je erlebt hat, dann werden Sie jetzt fühlen, wie wir hier am Tempelhofer Feld, die wir alles erleben, in Aufregung geradezu sind. Ein dichter Kreis hat sich jetzt um die Gruppe gebildet. Dr. Goebbels spricht anregend mit jedem Einzelnen. Wir werden noch etwas näher herangehen. Die Absperrungen sind hier sehr streng, sodass es sehr schwer ist, hier mit dem Mikrofon durchzukommen. Interessant ist immer wieder die Uniform der Bergleute. die schwarzen Achselstücke, geflochtene Achselstücke, der runde, das runde Käppi mit einem großen schwarzen Adler vorne am Helm, einige tragen gekreuzte Hämmer auf den Käppis und dazu die großen Federbüsche, schwarz und in der Mitte mit kleinen weißen Federchen vermischt. Eine alte, uralte Tracht, die zur Tradition des Bergmanns gehört. Mit den Arbeitskameraden gewiss eine große Freude sein, einmal hier in der Reichshauptstadt weilen zu dürfen, die Berliner Kameraden und die norddeutschen Kameraden begrüßen zu können, mit denen sie doch immer alle Jahre hindurch verbunden waren, wenn auch weite Kilometerstrecken sie trennten. Das ist das Erhebende dieses Tages, dass eine ungeheure Verbundenheit alle diese Massen erfasst hat. Diese letzte Maschine aus Breslau hat die letzte Arbeiterabordnung gebracht. Nun stehen sie hier alle auf dem Rollfeld, die 10 Großmaschinen, im Hintergrund die Riesenmaschine Hindenburg, in der Mitte zusammengeströmt die 71 Ehrengäste Berlins am Tag der Nationalen Arbeit, der unermüdliche Helfer und Rufer des Führers Dr. Goebbels geht immer noch herum, um keinen zu vergessen, um jedem zu sagen und zu zeigen, wie sehr er sich mit der deutschen Arbeiterschaft verbunden fühlt. Und während diese Empfänge nun auf dem Rollfeld des Flughafens Tempelhof weitergehen, wollen wir nun die Übertragung hier abschließen und zurückschalten zum Haus des Rundfunks.